Die Mädels sagten stets, du gehst mir auf den Keks. Als er erzählte von dem Rotlicht jener Nacht, ein schlauer, gewitzter Dieb hat Mary furchtbar lieb. Aber sie wurde vom Balkanlottel umgebracht, denn der Motorwelt wird geschmiert mit Geld. Willkommen im Schnee von gestern, weiße Straßen endlos lang. Das ist der Schnee von gestern und er macht die Seele krank. Die Mädels standen stumm auf ihren Beinen rum und er erzählte von dem Entzug und der Flucht. Ein schlauer, weiser Mann redet viel dann und wann, doch niemand hört ihn, denn in Wahrheit gibt's nur Sucht. Denn der Motorwelt wird geschmiert mit Geld. Willkommen im Schnee von gestern, weiße Straßen endlos lang. Das ist der Schnee von gestern und er macht die Seele krank. Die Mädels gingen heim durch Straßen voller Schleim, weil er erzählte von der Krankheit und dem Strick. Ein Pitbull und sein Herr ergötzte das so sehr, dass er posaunte, Mary hätte ich gern gefickt, denn der Motorwelt wird geschmiert mit Geld. Willkommen im Schnee von gestern, weiße Straßen endlos lang. Das ist der Schnee von gestern und er macht die Seele krank. Willkommen im Schnee von gestern, weiße Straßen endlos lang. Das ist der Schnee von gestern, der macht die Seele krank.